Heute Morgen hab ich angerufen bei dir. Ich wollte einfach nur fragen, wie's geht und was du machst. Sofort hab ich gemerkt, du bist nicht alleine. Du hast so komisch geredet mit mir. Und da war irgendwas Neues und ich dachte, ich sterbe, das war völlig klar. Da lag niemand neben dir. Und jetzt bist du weg und kommst nicht mehr. Und Freunde sein fällt uns so schwer. Was sonst, was kann ich tun? Soll ich dir aus dem Weg gehen? Und jetzt bist du weg. Ich weiß nicht, ist es meine Schuld vielleicht. Ich wünsche mir, dass ich dich endlich vergessen kann. Wir beide wollten immer zusammen sein. Doch vor ein paar Jahren haben wir gemerkt, irgendwie geht das nicht mehr. Es sollte ohne Streit und Eifersucht laufen. Wir wollten richtige Freunde sein. Ich fühle mich aber so verlassen, weil von den Jahren nur wenig übrig blieb. Ich hab dich immer noch so lieb. Und jetzt bist du weg, kommst nicht mehr. Und Freunde sein fällt uns so schwer, was sonst. Was kann ich tun? Soll ich dir aus dem Weg gehen? Und jetzt bist du weg. Oh, ich weiß nicht, ist es meine Schuld vielleicht? Ich wünsche mir, dass ich dich endlich vergessen kann. Wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen, können wir vielleicht zusammen auf einer neuen Straße weitergehen. Und jetzt bist du weg, kommst nicht mehr und Freunde sein fällt uns so schwer, was sonst. Was kann ich tun? Soll ich dir aus dem Weg gehen? Und jetzt bist du weg. Oh, ich weiß nicht, ist es meine Schuld vielleicht? Ich wünsche mir, dass ich dich endlich vergessen kann. Dass ich dich endlich vergessen kann. Und jetzt bist du weg. Wow, vielleicht ist es meine Schuld, wer weiß, ob wir jemals im Leben wieder Freunde werden. Doch das Beste wäre, dass ich dich endlich vergessen kann.